Amazing years. dass viele Fans von überall herkommen. Yeah! Amerika, Brasilien, Spanien, England, Frankreich, Italien. Ich grüße euch alle zusammen und was für ein ganz toller Abend es heute ist. Und wir haben ganz, ganz viele Überraschungen, viele Gäste, die ihr vielleicht noch nicht im Internet gesehen habt. Und es wird bestimmt eine ganz geile Show. Are you guys ready for some more heavy metal rock? Das ist gut. Hier ist ein Song, der ist von der Warriors Zone. Und wir beschreiben eigentlich alles, was ich die ganzen letzten Jahre gefühlt habe. Ihr seid das Wichtigste für mich. You are my majesty, you are my family! Let me see your hands, come on everybody! All we need is for you. Besserung ist bei der Force Majeure. Ich hoffe, wir sehen den alle zusammen. For all you Hellraisers out here. This one is called Rock on Hellraiser. somebody, and I have some guests, and this first guest is somebody which I love so much for his energy and his personality. Here is Bobby Blitz from Overkill! Outside. Song. Den muss ich auch heute singen. Den habe ich halt immer vor dem Boxkampf von der Regina gesungen und so viele Jahre. Und ich habe mich so gefreut, dass sie uns heute angesagt hat. Und sie war echt die absolut beste und größte für mich. Und hier ist ihr Song in den Ring. Hier ist She's Like Thunder für Regina Heinrich. Französisch und der ist gestern rausgekommen und ich wollte ihn heute spielen und der beschreibt eigentlich die ganzen 25 Jahre, weil wir waren immer alle mit ganz viel Herzblut dabei und dieser Song heißt Herzblut! Yeah. Ich geb dir mein the sounds. Una promessa. Fire! We'll be right back. Do it more than 25 years, okay? I We want to sing now with you guys, everybody. Zum Feiern! Let's celebrate! Yes! Celebrate the medal here! sister, Zavila. Yeah, we know each other from early 80s, wash times, and thank you so much for coming. Thank you, Tony. Beautiful ladies, that's right. This was for their lovely and black, and this is their Titel song. I can make you feel it. euer Song sein und kommt auf die neue Platte. Ist schon fertig, aber kennt wahrscheinlich noch nicht. Und den wollte ich heute das allererste Mal singen und das ist mit der Taya Turunen. Da ist sie. This song is called Walking with the Angels. Sometimes they wonder why I am not afraid. To wonder if I will ever break all these burdens, all this heavy pain, and they wonder, yes, they wonder, but I don't. There is a power not from this world. Walking with an angel, walking with an angel. Köln. Damals ist bei uns eine allererste Tour und hier ist ein Song von Judas Priest, yes, Breaking! Breaking! Breaking the Law! Was completely wasted, out of running down. All inside it, so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I ever die. So I might as well begin to put some action in my life. Yes, I start. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. So much for the golden future, I can't even stop. I have every promise broken, there is anger in my heart. You don't know what it's like. You don't have a clue. If you dare to find yourselves doing the same things too. Total großen Vorbilder, wie wir angefangen haben. Düsseldorf! Uwe! Hey! Yeah! Wir werden jetzt zwei Songs singen, die ihr auch ganz, ganz sicher kennt. Halt die größten Hits von Scorpions von damals und es ist für mich eine große Ehre, zusammen zu singen. Das allererste Mal, dass wir es machen. Hier ist Big City Night! And the slap is in now! So are you ready to rock? So we rock you like it! Yeah. Spiel 1986. Nico, Micha, Peter. Frank hat leider die Musik an Nagel gehängt, deswegen ist es unser Nick nochmal. Das Liner von Boyle 1986. Das war unser allererster Song, unserem allerersten Album. Hier ist der Titelsong. Ich hoffe, wir sehen ihn alle zusammen. Yes! Berlin! Berlin in what? Berlin in Action! We'll be right back. Wait! sich in Team 25 Platz produziert und zwar ein Riesenkisten. It was really a dream come true. Und den Song hat er mir damals vorgespielt, hat er gesungen und dann wollte ich ihn unbedingt spielen. Und hier ist er, Unholy Love! Ein ganz besonderer Gast aus der Tschechei, Honza von der Czech Republic. Thank you for coming! To me, and I hope we will rock forever on and till the very last day you die. Here is